Es ist 7 Uhr. WDR aktuell. Die Nachrichten mit Sandra Polch. Guten Morgen. Ein Apotheker aus dem Ruhrgebiet muss sich ab heute in Essen vor Gericht verantworten, weil er jahrelang Krebsmedikamente gepanscht haben soll. Im großen Stil. Mehr als 1000 Patienten haben wohl Mittel mit weniger Wirkstoff bekommen. Der Schaden für die Krankenkassen soll bei 56 Millionen Euro liegen. Der Apotheker aus Bottrop sitzt seit knapp einem Jahr in Untersuchungshaft und schweigt. Warum im Prozess nur 17 Krebspatienten als Nebenkläger zugelassen sind, erklärt Sebastian Auer, WDR Essen. Dass es nur so wenige Nebenkläger gibt, liegt am schwierigen Ermittlungsverfahren. Kurz nach der Festnahme des Bottropper Apothekers im vergangenen November wurde sein Labor durchsucht und zubereitete Krebsmedikamente beschlagnahmt. Durch eine anschließende Untersuchung dieser Infusionen konnte aber nur bei 17 Patienten mit großer Sicherheit nachgewiesen werden, dass sie gestreckte Medikamente bekommen haben. Anwälte warnen bereits, zu hohe Erwartungen an den Prozess zu stellen. Es werde sich wahrscheinlich nie mehr klären lassen, ob und wer in welchem Umfang gepanschte Krebsmedikamente bekommen habe. Die Weltklimakonferenz in Bonn geht heute in die entscheidende zweite Woche. Gestern haben Vertreter von Städten und Regionen aus aller Welt beraten, was sie für den Klimaschutz tun können. Mit dabei war auch Arnold Schwarzenegger, der frühere Gouverneur von Kalifornien. Jakob Meyer, WDR Bonn. Dass US-Präsident Donald Trump die Klimavereinbarung von Paris aufgekündigt hat, bedeutet gar nichts, so Schwarzenegger. Tatsächlich haben Gouverneure und Bürgermeister aus den USA auf dem Gipfel versichert, dass sie weiterhin Kurs halten wollen im Kampf gegen die Erderwärmung. In Bonn soll das Regelwerk vorbereitet werden, um den Klimapakt von Paris umzusetzen. Übermorgen werden dazu die Minister aus 196 Staaten erwartet, außerdem einige Staats- und Regierungschefs. Und jetzt weitere Meldungen. Bei einem schweren Erdbeben in der Grenzregion zwischen dem Iran und dem Nordirak sind mindestens 160 Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben des iranischen Innenministeriums gab es außerdem fast 1700 Verletzte. Die dünn besiedelte Bergregion ist nur schwer zugänglich. Die Verhandlungsführer der vier Parteien für eine mögliche Jamaika-Koalition haben die wohl letzten Sondierungsgespräche vorbereitet. Was konkret bei dem 7-stündigen Treffen gestern vereinbart wurde, ist nicht bekannt. Bis Donnerstag wollen CDU, CSU, FDP und Grüne entscheiden, ob sie über eine Koalition verhandeln. In Paris wird heute an die Terroranschläge von vor 2 Jahren erinnert. Präsident Macron will am Vormittag die Tatorte besuchen. Bei den Angriffen von Islamisten auf die Konzerthalle Bataclan, Restaurants, Cafés und das Fußballstadion waren im November 2015 130 Menschen getötet worden. Für die Fußball-WM im nächsten Jahr haben sich Kroatien und die Schweiz qualifiziert. Den Kroaten reichte ein 0:0 im Rückspiel gegen Griechenland. Auch der Schweiz genügte ein 0:0 gegen Nordirland. Heute Abend entscheidet sich, ob es Italien zur WM schafft. Das Hinspiel in Schweden ging 0:1 verloren. WDR aktuell aus der Region. In Düsseldorf startet heute die weltgrößte Medizinmesse, Medica. Dabei präsentieren bis Donnerstag über 5000 Aussteller Neuheiten für Arztpraxen und Krankenhäuser. Thomas Carlos, WDR Düsseldorf. Eine Weltneuheit präsentiert die Duisburger GeneChem Biotechnology, einen Test, der gleichzeitig Masern, Mumps und Röteln nachweisen kann. Die Entwickler von Air Controls aus Kempen stellen innovative Beatmungsgeräte vor und die Düsseldorfer Kentel zeigt, wie Endoskope hygienisch gereinigt werden können. Sie hat ein System zur automatischen Spülung und Lufttrocknung entwickelt. Zur Messe werden 130.000 Besucher erwartet. Das Wetter in Nordrhein-Westfalen startet wolkig mit einigen Schauern, in den Bergen auch mit Schnee gemischt. Später lockert es dann von den Niederlanden her immer mehr auf und die Sonne lässt sich auch mal blicken. In Löhne und Köln bestenfalls 9 Grad, in Gronau heute bis 10 Grad. Morgen Vormittag noch ganz schön, dann geht es grau weiter und auch mal nass bei ähnlichen Temperaturen. Das war WDR aktuell. Montag kurz nach 7 und ob Sie lieber einen Thermobecher Kaffee mit ins Auto nehmen oder ob der Weg zur Arbeit heute früh schnell geht, das hören Sie jetzt bei WDR 4 im Verkehr bei WDR, bei Bastian, so im Verkehr bei WDR 4, so rum, aber es kommt auf selber raus. Du hast die Staus. Ja, und Tatsache ist, es wird länger heute. Alles ab 7 Kilometern bei mir. A1 Dortmund Richtung Köln zwischen Burscheid und Kreuz Leverkusen. 8 Kilometer Stau, halbe Stunde sollten Sie da einplanen. Dann die A2 Dortmund Richtung Hannover ist zwischen Bad Alsen und Rehren wegen Bergungsarbeiten gesperrt. 2 Kilometer Stau. A3 Arnheim Richtung Oberhausen, zwischen Wesel und Kreuz Oberhausen mehr als 10 Kilometer Stau, 3/4 Stunde. A3 Oberhausen Richtung Köln, zwischen Kreuz Hilden und Dreieck Langenfeld, 7 Kilometer Stau, 20 Minuten. A46 Wuppertal Richtung Düsseldorf, zwischen Wuppertal-Wichlinghausen und Hahn-Ost, 10 Kilometer Stau, gute halbe Stunde dauert's. Genau wie auf der A46 Heinsberg Richtung Düsseldorf, zwischen Jüchen und Kreuz Neues West, 10 Kilometer stockend. A52 Roermond Richtung Düsseldorf, zwischen Mönchengladbach-Hart und Karst Nord, 15 Kilometer stockender Verkehr, halbe Stunde. Und A57 Nemwegen Richtung Köln, zwischen Mörs-Hülsdonk und Krefeld-Oppum, 15 Kilometer Stau, dreiviertel Stunde dauert es hier etwa. WDR 4. WDR 4. Mein Morgen. Mit Heike Knispel und Bastian Bender. Ja, schönen guten Morgen. Und ich gebe zu, es klingt jetzt erstmal ungemütlich. Eine Expedition am frühen Morgen bei 4 Grad Außentemperatur. Aber wir haben das gut durchdacht und versprechen, diese Expedition macht Spaß und keiner muss frieren. Sie startet heute früh. Sie hat was zu tun mit Promis, mit Nordrhein-Westfalen und mit Musik. Ja, und weil es keine Expedition ohne Leitung gibt, ist unsere Expeditionsleiterin gleich da. Nach Musik von Maria Mena und den Rubettes. WDR 4. Meine Lieblingshits für das Ruhrgebiet und das Rheinland. Besides, you lucked out, finally. And all this time, all this time, you've had it in you, you just sometimes need a push. Zwölf Minuten nach sieben, es ist Montag und ab heute gehen wir mit Ihnen auf eine ganz besondere Expedition. WDR 4, Expedition Lieblingshits. Ja, Expeditionen Lieblingshits, dahinter verbergen sich viele Geschichten, die große Stars hier in Nordrhein-Westfalen erlebt haben oder durch die sie Musikgeschichte geschrieben haben. Und einige dieser Geschichten haben wir für Sie aufgestöbert und wollen sie erzählen. Ja, wir starten heute eine Reise durch Nordrhein-Westfalen, durch die Musik und durch die Zeit. Unsere WDR 4-Kollegin Janine Breuer-Kolo nimmt Sie zwei Wochen lang mit auf Expeditionen Lieblingshits. Janine, was für Geschichten hören wir da? Zum Beispiel, wie die Stones eine Panne am Carmener Kreuz hatten auf dem Weg zu ihrem ersten Deutschlandkonzert und warum deshalb vermutlich ein Carmener Taxifahrer nicht ganz den Haarschnitt gekriegt hat, den er eigentlich wollte. Wir gehen ins kleinste Beatles-Museum der Welt nach Siegen und da gibt's so viel Fab Four, Kitsch und Kunst auf kleinstem Raum, dass du wirklich das Gefühl hast, Paul, John, George und Ringo seien gerade erst da gewesen. Eine weitere Geschichte aus Siegen. Da hat Paul McCartney als Maler quasi seine Weltpremiere gefeiert. Dann gibt es eine Geschichte aus Herford, wo in den 60ern Jimi Hendrix, The Who und die Hollies in einem alten Kino für ein paar Mark und ganz nah vor ein paar hundert Leuten aufgetreten sind. Und wir hören, wie David Bowie sozusagen Hausverbot gekriegt hat in einem ehemaligen Schweinestall im Rhein-Sieg-Kreis. Mein Gott, so viele Geschichten. Wo kommen die alle her und wer erzählt denn bitte schön? Es sind 14 Geschichten aus Nordrhein-Westfalen. Die Menschen, die sie erzählen, ganz unterschiedlich. Zum Beispiel ein Musikjournalist, der auf einem Hagener Sockenball zu Nena gerockt hat, als die noch gar nicht Nena war. Dann ein musikverrückter Teenie, der Pink Floyd, The Wall, in Dortmund sieht und danach hunderte Seiten über Pink Floyd geschrieben und gesammelt hat. Oder ein ehemaliger Plattenverkäufer aus dem Sauerland, der BAP-Frontmann Wolfgang Niedecken im Telefonbuch gefunden und dann Kölschrock in Menden veranstaltet hat. Tolle Menschen, die ganz tolle Geschichten erzählen, die wir so noch nicht gehört haben und die bei einigen bestimmt auch ganz schöne Erinnerungen wecken. Und heute geht die Expedition Lieblingshits los. Womit fangen wir dann an? Wir starten mit ABBA. Die mussten 1974 ihr NRW-Konzert in Düsseldorf absagen, weil nicht genug Karten im Vorverkauf weggegangen sind. Zwei Jahre später, unvorstellbar, die ABBA-Mania komplett ausgebrochen, Tour ausverkauft und das Konzert in Essen. Ein ganz großartiger Abend für Dagmar Barners, damals 13 und Riesen-ABBA- und Agnetha-Fan. Ihre Geschichte über und mit den vier Schweden ist der Auftakt zu unserer Expedition Lieblingshits. Da sind wir sehr gespannt und den kleinen Vorgucker, den gibt's gleich schon hier bei WDR 4 gegen 20 vor 9. I'm walking, hear the need, I'm talking, by you and me, I'm hoping that you come back to me. In die 70er. WDR 4. Meine Lieblingshits. Remember Zion. Morning AM bei WDR 4. 21 Minuten nach 7 haben wir. Dass Oskar aus der Sesamstraße in der Tonne sitzt, daran haben wir uns ja mittlerweile alle gewöhnt. Aber dass eine Frau in der Tonne hockt und nicht mehr rauskommt, das war dann doch ein bisschen viel am Wochenende in Mönchengladbach. Die Tonne war aber ein Altkleidercontainer. Eine 23-Jährige hat Sachen reingeworfen und dann gemerkt, oh Mist, in einem Kleidungsstück steckt noch meine Scheckkarte. Wie doof. Richtig blöd. Also hat sie sich in die Einfüllklappe gelegt und dann in den Container fallen lassen. Ja, hat dann aber gemerkt, ich komme da nicht mehr raus. Die Feuerwehr musste kommen und hat sie mit einer hydraulischen Rettungsschere gerettet. Ich meine, da hat sie jetzt echt Glück gehabt, oder? Steht ja eigentlich aber auch auf jedem Container drauf, auf keinen Fall reinklettern, das ist lebensgefährlich. Ja, da gab es auch wirklich schon ganz schlimme Unfälle. Ne? Sie ist jetzt gerettet worden und die Bankkarte? Hat sie wieder. Ja, und wenn sie Pech hat, aber kann sie damit auch direkt den Feuerwehreinsatz bezahlen, oder? Oder auch nicht, weil sie war wirklich in Not. Ja, stimmt. Thank you. Dieter Maffay sorgt für Gänsehaut. WDR 4 holt Peter Maffay mit seiner MTV Unplugged Tour zu uns nach Nordrhein-Westfalen. Es ist eine wunderbare Form zu musizieren, frei von Effekten. Es ist sehr nackig, was da passiert. Peter Maffay, live und unplugged, im Februar und März in Halle, Düsseldorf, Dortmund, Oberhausen und Köln. Karten im Vorverkauf und alle Infos auf wdr4.de. WDR 4, meine Lieblingshits. You painted up your lips and rolled and curled your tinted hair. Ruby, are you contemplating going out somewhere? The shadow on the wall tells me the sun is going down. Your love to town. It wasn't me that started that old crazy Asian war, but I was proud to go and do my patriotic chore. And yes, it's true that I'm not the man I used to be. Some company. It's hard to love a man whose legs were bent and paralyzed. And the wants and the needs of a woman your age, Ruby, I realize. But it won't be long, I've heard them say, until I'm not around. Your love to town. She's leaving now, 'cause I just heard the slamming of the door. The way I know I've heard it slam 100 times before. And if I could move, I'd get my gun and put her in the ground. Take your love to town. For God's sakes, turn around. Geht's noch? Zeit für Lösungen. Das neue Magazin im WDR Fernsehen. Oh Mann, läuft echt eine Menge schief, oder? Im Westen unterwegs auf der Suche nach Antworten. Es ist Zeit, mal so ein paar Sachen gerade zu rücken. Mit überraschenden Geschichten und wirklich drängenden Fragen. Und damit herzlich willkommen bei Geht's noch? Geht's noch. Zeit für Lösungen. Mittwoch, 21 Uhr im WDR Fernsehen. WDR aktuell. Um 7.30 Uhr mit Sandra Polch. Guten Morgen. In Essen steht ab heute ein Apotheker aus Bottrop vor Gericht, der jahrelang Krebsmedikamente gestreckt haben soll. Er soll teure Wirkstoffe für mehr als 1000 Patienten zu gering dosiert, aber voll abgerechnet haben. Laut Staatsanwaltschaft liegt der wirtschaftliche Schaden bei rund 56 Millionen Euro. Der Apotheker könnte bis zu 10 Jahre Haft bekommen. Nach dem schweren Erdbeben in der Grenzregion zwischen dem Iran und dem Nordirak ist die Zahl der Toten auf mehr als 200 gestiegen. Nach Angaben des iranischen Innenministeriums gab es außerdem etwa 1700 Verletzte. Die dünn besiedelte Bergregion ist nur schwer zugänglich. Minister aus Europa und Afrika beraten heute über das Schicksal der Flüchtlinge in Libyen. Bei dem Treffen geht es darum, wie den Menschen in den Lagern in Libyen geholfen werden kann. Die UNO schätzt, dass dort 17.000 Flüchtlinge unter menschenunwürdigen Umständen festgehalten werden. Der kanadische Popstar Shawn Mendes war der große Gewinner der MTV Europe Music Awards. Der 19-Jährige bekam in London die Preise für die besten Fans, den besten Song mit There's Nothing Holding Me Back und als bester Künstler des Jahres. Ein Sonderpreis ging an die irische Rockband U2. Das war WDR aktuell. Schon 7:30 durch, hier ist WDR 4 und für alle, die heute knapp dran sind, Bastian sagt Ihnen, ob heute Staus auf Ihrem Weg zur Arbeit sind. Wahrscheinlich ja, hier ist alles ab 10 Kilometern Länge, es ist sehr viel los in Nordrhein-Westfalen. A3 Arnheim Richtung Oberhausen, zwischen Wesel und Kreuz Oberhausen Unfall, mehr als 10 Kilometer Stau dauert etwa eine Stunde länger hier. A3 Oberhausen Richtung Köln, zwischen Kreuz Kaiserberg und Kreuz Ratingen Ost. Unfall, auch 10 Kilometer Stau, gute halbe Stunde dauert's. Halbe Stunde auf der A4 Olpe Richtung Köln, zwischen Overath und Bensberg, mehr als 10 Kilometer stockend. A30 Rheine Richtung Osnabrück, zwischen Lotte und Osnabrück-Sutthausen. Unfall, 10 Kilometer Stau, dauert eine Stunde. A42 Dortmund Richtung Kamp-Lindfort, zwischen Castrop-Rauxel-Bladenhorst und Gelsenkirchen-Hessler. Ein Unfall, immer wieder Stau und stockend auf insgesamt 20 Kilometern, gute halbe Stunde dauert's. A52 Essen Richtung Düsseldorf, zwischen Essen-Süd und Tiefenbruch, 15 Kilometer stockend, halbe Stunde. Dann A52 Ruhrmond Richtung Düsseldorf, zwischen Mönchengladbach-Hart und Kreuz-Karst, immer wieder Stau auf einer Strecke von 20 Kilometern, dreiviertel Stunde. Und A57 Nimwegen Richtung Köln, zwischen Mörs-Hülstonk und Krefeld-Oppum, 15 Kilometer Stau, dauert eine gute halbe Stunde. Dann gucken wir doch aufs Wetter und die Sonne hat uns Bescheid gesagt, sie will heute immer mal vorbeikommen. Und an ein paar Stellen bei uns im Ruhrgebiet und Rheinland gibt es ja auch schon größere Wolkenlücken. Temperaturen jetzt 3 Grad in Solingen, Bergkamen 4 und Oberhausen 5 Grad im Moment. Schlotter, Schlotter. Also das fällt jetzt eindeutig in die Kategorie kalt. Hm. Wie warm wird's denn noch? Bis 11 Grad voraussichtlich, 12 Grad dann morgen und am Mittwoch dann mehr Wolken und auch mal Regen. Ja, damit einen herbstlichen guten Morgen mit uns dreien. Heike Knispel, Bastian Bender und Gianna Nanni. WDR 4. Mein Radio. Für Nordrhein-Westfalen. Bello, bello impossibile, con gli occhi neri al tuo sapore medio orientale. Bello, bello invincibile, con gli occhi neri e la tua bocca da baciare. Girano le stelle nella notte, io ti penso forte, forte, forte, ti vorrei. Che mi spiegherà perché non voglio più salvare dalla libertà. È una forza che mi chiama sotto la città e se vuole batte forte non si fermerà. E ti non voglio più salvare, ma questa è la verità. C'è una luce che mi invade, non posso più dormire. Con le tue pagine nascoste, lo vorrei gridare. Bello, bello impossibile, con gli occhi neri e il tuo sapore medio orientale. Bello, bello incredibile, con gli occhi neri. Girano le stelle nella notte, io ti penso forte, forte, forte, ti vorrei, sì. possibile, con gli occhi miei nel tuo soffermo medio orientale. Bello, bello invincibile, con gli occhi miei nella tua bocca da baciare. WDR 4 When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, no, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid, just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand. Stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me. Benny King, Stand By Me, und das um 20 vor 8. WDR 4, Promi Boulevard. Und unsere Promi-Fachkraft Bastian B. hat wieder alle im Blick. Wen denn besonders? Besonders im Blick habe ich Cristiano Ronaldo, Peter Maffay und ein kleines goldenes Reh. Ach, fangen wir doch vor dem kleinen goldenen Reh vielleicht erstmal mit dem kleinen goldenen Platzhirsch an. Cristiano Ronaldo, der Weltfußballer, ist ganz frisch schon wieder Papa geworden. Also schon wieder, ja. Gestern Abend ist die kleine Alana Martina auf die Welt gekommen. Das erste gemeinsame Kind von ihm und seiner Freundin Georgina Rodriguez. Ja, aber wobei, jetzt schon wieder, der ist doch erst vor 5 Monaten Papa von Zwillingen geworden. Eva und Matteo, ja. Die hat aber eine Leihmutter in den USA ausgetragen und dann hat er noch den 7-jährigen Cristiano Junior. Insgesamt also 3, 4 Kinder. Ja, und was ich ja faszinierend finde, man sieht es ihm gar nicht an, ja? Also, ich meine, wie gut, dass er als Vater keine Schwangerschaftsstreifen bekommt, sonst wäre er wahrscheinlich kinderlos. Kommen wir jetzt zu Peter Maffay und dem kleinen Reh. Ja, das kleine Reh heißt Bambi, wird am nächsten Donnerstag wieder verliehen und Peter Maffay sitzt in der Bambi-Jury und entscheidet mit, wer welches Reh bekommt. Da ist er aktiv und will auch als Musiker nichts von Ruhestand wissen. Aber wer glaubt, Maffay, der alte Hase, schüttelt alles locker aus dem Ärmel? Ich bin weder ein übermäßiger Gitarrist, noch singe ich jetzt irgendwie besonders gut. Und deswegen muss ich üben. Und wenn ich das dann tue, dann klappt es ein bisschen besser. Ja, also bitte schön weiter üben. Und wir in Nordrhein-Westfalen profitieren davon, denn nächstes Jahr ist Maffay auf Unplugged-Tour. WDR 4 präsentiert seine Konzerte im Land, aber jetzt erstmal Maffay und Bambi. Ja, und jetzt kommt der Kracher. Sie, also genau Sie, können mit Peter Maffay und dem Bambi gemeinsam auf dem roten Teppich stehen und noch jemanden mitnehmen. Denn wir schicken Sie nach Berlin zur Bambi-Verleihung. Inklusive Hin- und Rückfahrt und Hotel. Sie müssen halt nur jetzt Donnerstag Zeit haben. Und wenn Sie Zeit haben und sagen, ja, da will ich unbedingt hin, dann haben Sie recht, bewerben Sie sich bei uns im Netz auf wdr4.de. Ja, da finden Sie nicht nur unser WDR4 Bambi-Gewinnspiel, sondern auch noch weitere Promi-Nachrichten. Und hier ist er. Der Peter, der Maffay, bringt uns um 18 Minuten vor 8 die Sonne in der Nacht bei WDR 4. Wir spielen die 70er. WDR 4, meine Lieblingshits. Portrait sans la vie en rose. Il m'a dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entre dans mon cœur, une part de bonheur dont je connais le corps. Grace Jones bei WDR 4, haben wir lange nicht mehr gehört. Ja, La Vie en Rose, schön, ne? Also das rosane Leben. Jetzt kommen wir aber zum weißen Leben, denn auf dem kahlen Asten ist jetzt Winter. Ja. Ehrlich? Ja. Kalt. Gestern Nachmittag gab es da oben bei Winterberg wirklich eine geschlossene Schneedecke. Das sind für Menschen wie mich ganz schlechte Nachrichten. Aber diese Leute haben sich einfach eine Mütze aufgesetzt und einen schönen Ausflug gemacht. Dass schon so viel Schnee hier oben liegt, das ist schon enorm, ja. Der erste Schnee ist immer schön. Ja, ich finde den super. Ne? Ich liebe Schnee. Ich bin begeisterter Skifahrer. Deswegen gefällt mir das. Deswegen bin ich ja heute hier. Super gut. Ich bin gebürtiger Winterberger, wohne aber in Meschede und sind jetzt gerade hier extra, um den Schnee zu genießen und mit meiner kleinen Tochter jetzt gleich Schlitten zu fahren. Ah, oh, wie schön. Hä? Und Frostbeulebänder. Wie sieht es denn jetzt mit Schnee aus? Ja, ich habe gerade mal nachgeschaut. Also, es gab wirklich gerade noch mal ein paar Flocken auf dem kahlen Asten. 0 Grad aktuell. Später wahrscheinlich so bis 2 Grad plus. Also es wird dann da oben eng mit Schnee. Aber es ist ja auch erst der 13. November. Ja, du hast noch viel Winter vor dir. WDR 4. Mein Radio für Nordrhein-Westfalen. Lieblingshits. The Kiss, Jason Donovan. Der war mal der Traum aller Mädchen. Das ist Janet Jackson, 7.56 Uhr, hier ist WDR 4. I can't go. ganz kurz vor 8. Jetzt die Nachrichten, WDR aktuell, und dann erwartet Sie dieser singende Doktor der Philosophie, englisch abgekürzt PhD.